Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gab und ich heiße euch herzlich willkommen zur Geschichte von Iron Man. Bei einer Preisverleihung soll der rüstungsindustrielle Milliardär und Playboy Tony Stark geehrt werden, wobei niemanden auffällt, dass er gar nicht anwesend ist. Und so nimmt seine rechte Hand Obadiah Springfield, kurz Obadiah, den Preis entgegen. Tony fliegt nach Afghanistan, dem beliebtesten Urlaubsziel von Südasien, und wird von Terroristen entführt. So etwas kann einem den Urlaub ordentlich vermiesen. Die unangenehmen Zeitgenossen haben einen genialen Plan ausgetüftelt. Sie wollen unseren Meisteringenieur in eine Höhle mit allerlei Rohstoffen und Waffen sperren, damit er ihnen dort sein neues Raketensystem basteln kann. Als dieser Berge seiner Waffen im feindlichen Lager sieht, wird er nur dezent stutzig. Einziges Problem: um Tony zu entführen, haben ihn die Terroristen in die Luft gesprengt und wieder zusammengenäht. Nun sind fiese kleine Metallsplitter in seiner Blutbahn auf dem Weg zu seinem Herzen, um ihm seine restlichen Tage zu ruinieren. Bei so einer lebensbedrohlichen Situation kann die Konzentration schon etwas darunter leiden, weshalb Raketenbau nicht ganz oben auf seiner Agenda steht. Tony nutzt eine neuartige Energietechnik und einen Magneten und verdammt die Splitter somit vorerst an Ort und Stelle zu bleiben. In dieser entspannten Lebenssituation hat unser Held allerdings noch weniger Lust, Raketen zu basteln, sondern kleistert sich stattdessen einen Ironman-Anzug zusammen und spaziert in die Freiheit. Die Terroristen präsentieren sich nicht gerade als Essenz der Kompetenz. Kaum wieder zu Hause angekommen, kündigt Tony an, dass Stark Industry nie wieder Waffen produzieren wird und beginnt einen richtigen Ironman-Anzug zu bauen. Etwas kontrovers, aber so ist eben unser Playboy. Erst nachdem eine Journalistin ihm erneut Fotos von seinen Waffen in Kriegsgebieten zeigt, erkennt er endlich, dass Obadiah die mistigen Dinger unter der Hand an die Gegner der USA verkauft und ihn entmachten möchte. Nicht gerade eine Glanzleistung unseres Helden, aber ich frage mich, warum die Terroristen Tony entführen, ihn einen Ironman-Anzug bauen haben lassen und in Massen gestorben sind, anstatt das Raketensystem einfach bei Obadiah@amazon.org zu kaufen? Unser Held verkloppt die Terroristen erneut in seinem Suit und gerät trotz des dezenten Rot-Gold-Anstrichs langsam ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Bald fragen sich alle, wer denn dieser ominöse Iron Man ist. Inzwischen trifft sich Obadiah mit den Terroristen, holt sich den alten Iron Man Anzug, tötet die unangenehmen Zeitgenossen, hadert etwas mit der Energiequelle und klaut Tony kurzerhand die seine. Obadiah setzt sich in einen Iron Man Anzug, tötet Agenten von Shields und liefert sich einen spektakulären Endkampf mit Tony Stark. Er hat definitiv den größeren, aber unser Held den raffinierteren Anzug. Tony nutzt das Vereisungsproblem, lenkt Obadiah mit Täuschungskörpern ab und spielt mit ihm Verstecken, bis Pepper schließlich alles wegstromt. Ich weiß nicht genau, wie Obadiah nach dem Kampf und den vielen Morden offiziell die Firma hätte übernehmen wollen, doch er ist Geschichte, während unser Held zum Glück überlebt hat und sich endlich outet. Als Iron Man. Liebe Kreativskeptiker, Segel mal straff halten und auf zum Horizont.